Abschnitt 37 aus der Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Burton. Über marmorne Stufen. Über marmorne Stufen. Sie bauten ein neues Museum für die Kunst und legten darin eine große, breite Treppe an und deckten die Stufen dieser Treppe mit platten, weißen, spiegelblanken Marmors. Der Dichter blieb am Bauzaun stehen, sah durch die Ritzen, wie Dichter ja gemeinhin immer durch Ritzen sehen, und freute sich über diese Marmorstufen. Es war ein italienischer Marmor, weiß und sanft wie Milch, und träumende Adern zogen durch ihn, als im Spiel einer Laune und doch ewigen Gesetzen gemäß. Sie zogen schattenblau durch den Stein und versanken still in seiner klaren Tiefe. Über solche italienische Marmortreppe geht es sich edel und gut. Man wird größer und besser, wenn man über Marmor schreitet. Die Seele, des ewigen Pflastertretens müde, streckt sich aus, reckt unsichtbare Organe und lässt kühle Palastluft in sich einziehen. Tasso schritt über solche Marmor, als er die Strophen von Jerusalem sann, jene Strophenreihen, die hoch sind wie Säulengänge. Jeden Tag, als er durch den Bauzaun sah, so sagte sich der Dichter, jeden Tag werde ich in dieses Museum gehen und über diese weißen Treppen schreiten, einmal hinauf und einmal hinunter, ganz still. Aber als das Museum fertig war und der Dichter zum ersten Male hinging, da gab es eine Schwierigkeit, denn man hatte die weiße Marmortreppe mit grünem Linoleum zugedeckt, damit die Leute nicht ausrutschten. Feinstes, gediegenes, prima Linoleum, dauerhaft und kann unbeschadet mit warmem Wasser und Soda gewaschen werden. Nur rechts und links war je ein schmaler Streifen des reinen Steines freigeblieben, und diesen schmalen Streifen schritt der Dichter vorsichtig und leise hinan, wie Dichter ja so gemeinhin immer nur am Rand der menschlichen Wege entlang zu gehen pflegen. Ende von Abschnitt 37. Gelesen von Jessi, des Rosslo, Juli 2024.